Das verfassungswidrige Referendum der bosnischen Serben werde Konsequenzen haben müssen, erklärte der hohe Beauftragte für Bosnien-Herzegowina, der österreichische Diplomat Valentin Inzko. Es herrsche andernfalls, Zitat, rechtliche Anarchie, sagte Inzko gegenüber dem ORF, wenn sich die Republika Srpska folgenlos über das Verbot des bosnischen Verfassungsgerichts hinwegsetzen könne. Auf die Frage, ob die USA und die Europäische Union Sanktionen gegen die bosnischen Serben verhängen sollten, erwiderte der langjährige UN-Beauftragte für das ehemalige Bürgerkriegsland: Ich glaube, die werden kommen müssen, weil die internationale Gemeinschaft kann nicht nur bedauern und ihrer Sorge Ausdruck verleihen, es muss einmal auch Konsequenzen geben. Bislang hat vor allem die US-Regierung kein gesteigertes Interesse daran, die angespannten Beziehungen zu Russland, der diplomatischen Schutzmacht der bosnischen Serben, weiter zu belasten. Dies wäre unweigerlich der Fall, falls der Westen Sanktionen gegen die Republika Srpska verhängen würde. Der Parlamentspräsident der bosnischen Serben Kubrilovic kündigte nach dem Referendum an, dass die Republika Srpska weiterhin den 9. Januar als Nationalfeiertag begehen werde. Allerdings werde dieser nicht verpflichtend sein für diejenigen, die sich nicht damit identifizieren könnten. Damit gemeint sind die knapp 20% Bosniaken und Kroaten, die in der Republika Srpska leben. Die Verhängung von Sanktionen werde, so der Parlamentspräsident der bosnischen Serben, negative Folgen haben. Die Sanktionen können nur die Lage verschlechtern. Wenn jemand die Situation in Bosnien-Herzegowina zusätzlich schlimmer machen will, dann sollte er diesen Weg einschlagen. Die nahezu 100%ige Zustimmung zum Referendum über den 9. Januar als Nationalfeiertag wird der Initiator der Volksabstimmung, der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, nutzen, um bei den kommenden Kommunalwahlen am nächsten Wochenende die Machtbasis seiner nationalistischen Partei auszubauen. Gestern Abend ließ Dodik vor Anhängern in Pale anklingen, dass für ihn ein Referendum über die Unabhängigkeit der bosnischen Serben unverändert auf der Tagesordnung stehe. Serben hätten nur dann ihre Freiheit genießen können, wenn sie in einem eigenen Staat lebten. Auf Seiten der bosnischen Zentralregierung in Sarajevo waren zuvor massive Drohungen gegen die bosnischen Serben ausgestoßen worden. Ohne Blutvergießen könne niemand einen Teil Bosnien-Herzegowinas abtrennen, hatte ein ehemaliger General der bosniakischen Streitkräfte angekündigt. Nach dem Referendum lautet die alles beherrschende Frage, die heute von Angehörigen aller drei ethnischen Bevölkerungsgruppen diskutiert wird: Was passiert jetzt?